Die drei Darmtypen. Zu welchem der drei Darmtypen man gehört, hängt davon ab, welche Bakterienfamilie den größten Teil in der Bevölkerung ausmacht. Zur Wahl stehen Familien mit den schönen Namen Bacteroides, Prevotella oder Ruminococcus. Forscher fanden diese sogenannten Enterotypen bei Asiaten, Amerikanern und Europäern, egal ob man alt oder jung war, männlich oder weiblich. Durch die Zugehörigkeit zu einem der Darmtypen ist es zukünftig vielleicht möglich, auf eine ganze Reihe von Eigenschaften zu schließen, wie Sojaverwertung, starke Nerven oder das Risiko, an bestimmten Krankheiten zu leiden. Die Bakterienfamilien unseres Körpers haben unterschiedliche Funktionen. Sie spalten Nahrung auf verschiedene Weise auf, stellen diverse Stoffe her und bauen bestimmte Gifte ab. Außerdem könnten sie die Darmflora dadurch beeinflussen, dass sie jeweils andere Bakterien fördern oder bekriegen.